Morgenandacht von Reinhard Hirtler, Philipper 3, Tag 14. Hallo, hallo und einen wundervollen guten Morgen. Schau, was Paulus über dies sagt, die Feinde des Kreuzes sind. Und Verderben erwartet sie. Kein Wunder, dass er weinte, denn er liebte diese Menschen und wusste, dass das Verderben über sie kommen würde. Er sagt, ihr Gott hat von ihnen Besitz ergriffen und sie stumm gemacht. Ist das nicht traurig? Jetzt gibt es Leute, ich denke Christen, die stumm sind, nicht hören können und komplett feststecken. Sie rühmen sich ihres schändlichen Lebenswandels und ihre Gesinnung liegt im Schmutz. Wir wissen nicht genau, womit sie sich rühmten, wir wissen es nicht, es heißt einfach schändlicher Lebenswandel. Doch offensichtlich gab es Feinde des Kreuzes, die nicht mit Christus gekreuzigt lebten und sie prahlten sogar damit. Hey, ich bin frei und kann tun, was ich will. Das habe ich oft unter Christen gesehen. Viele Christen habe ich gesehen, die ihre Freiheit in Christus missbrauchten. Und dann rühmten sie sich der Dinge, die sie falsch gemacht haben. Ich könnte dir zahlreiche Geschichten erzählen, aber das mache ich nicht. Schau dir Vers 20 an. Wir aber sind eine Kolonie des Himmels auf Erden, indem wir uns fest an unseren Lebensspender, den Herrn Jesus Christus, klammern. Ich liebe diesen Vers, denn wir sind eine Kolonie des Himmels, während wir hier auf der Erde leben. Überleg mal, du und wir zusammen, die Gemeinde, sind eine himmlische Kolonie hier auf Erden. Doch schau, er sagt nicht, dass das automatisch passiert. Er sagt, indem wir uns fest an unseren Lebensspender, den Herrn Jesus Christus, klammern. Ist das nicht herrlich? Ich möchte, dass du folgenden Schlüssel ergreifst. Je enger du dich an deinen Lebensspender, den Herrn Jesus Christus, klammerst, was nicht bedeutet, dass du an ihm hängen musst, weil du sonst deine Errettung verlierst. Nein, je enger du ein Leben in Intimität mit ihm lebst, daran klammerst du dich. Desto mehr wirst du ein Ausdruck des Himmels hier auf Erden sein. Du wirst kein Ausdruck des Himmels auf der Erde sein, wenn du dich nicht eng an Jesus klammerst. Wenn Jesus das Zentrum des Himmels ist und du nicht in Intimität mit ihm lebst, wie willst du dann den Himmel hier auf Erden zum Ausdruck bringen? Wenn die Gemeinde doch nur verstehen würde, dass sie eine himmlische Kolonie auf Erden ist und dementsprechend leben würde, dann würde sie Jesus hier auf der Erde widerspiegeln. Dann schließt er das Kapitel mit einem schönen Vers, den Vers 21, ab. Der unsere bescheidenen Körper umwandeln und uns in das gleiche Bild seines verherrlichten Körpers umgestalten wird. Schau, nachdem Jesus auferstanden war, hatte er einen verherrlichten Körper und solch ein Körper wartet auch auf dich. Ich glaube, dass Jesus möchte, dass du hier auf Erden geheilt wirst. Ich glaube, dass er möchte, dass es uns hier auf Erden körperlich gut geht. Doch egal, was in diesem Leben geschieht, unsere wahre Hoffnung muss immer sein, dass unser Körper so verwandelt wird und genau so sein wird wie der von Jesus. Was macht er dann, wenn das passiert? Natürlich geht es hier um seine Wiederkunft. Schau, und mit seiner unvergleichlichen Macht unterwirft er ständig alles sich selbst. Mein lieber Freund, alles wird Jesus unterworfen werden, wenn er auf diese Erde zurückkehrt. Aber weißt du, warum das geschehen wird? Weil er seine unvergleichliche Macht zeigen wird. Die Zeit wird kommen, wenn Jesus auf diese Erde zurückkommen wird und dann wird er schließlich seine unvergleichliche Macht demonstrieren und sagen, jetzt bin ich wieder zurück und jetzt übernehme ich die Herrschaft. Er hat nicht die Herrschaft über diese Erde, sondern er hat sie uns gegeben. Aber mach dir nichts vor, eines Tages kommt er wieder und wir müssen Rechenschaft ablegen. Und was passiert dann? Dann wird jede Person auf dieser Welt ihm unterworfen werden. Dann wird jedes Knie sich beugen und jede Zunge bekennen und sagen, Jesus Christus ist der Herr. Wie sehr sollten wir uns alle nach diesem Tag sehnen? Wir haben also Philipper Kapitel 3 abgeschlossen. Morgen starten wir mit dem letzten Kapitel. Bis morgen!